Fit in Deutsch 2. Modelltest 1. Hören Teil 1. Du hörst 3 Mitteilungen für Jugendliche im Radio. Zu jeder Mitteilung gibt es Aufgaben. Kreuze an A, B oder C. Du hörst jede Mitteilung 2-mal. Beispiel. Hallihallo, hier ist wieder eure Eva von Radio 1. Wie immer mit tollen Infos. Einleitung. Hört ihr viel Radio? Habt ihr nicht mal Lust, selbst Radio zu machen? Wir haben ein super Projekt für euch. Es winken auch tolle Preise. Mehr dazu später bei unserem ersten Thema. In unserem zweiten Thema wollen wir euch eine Initiative der Klasse 10a von der Beethoven-Schule vorstellen. Mehr verrate ich jetzt nicht. Und dann unser letztes Thema, die Zukunft. Ihr macht euch auch manchmal Gedanken um die Zukunft? Wie geht's weiter? Habt ihr Ideen? Macht doch einfach mit beim Zukunftswettbewerb. Auch hier könnt ihr etwas gewinnen.